Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum dritten Autorinnenrennen mit Annette Hess als Gast. Diesmal heute, hallo, herzlich hallo. Willkommen. Schönen Valentinstag wünsche ich dir in Hannover. Ja. So wie man sich das vorstellt, also bei Temperaturen knapp um den Gefrierpunkt, leichter Schneefall, der dann in Schneeregen übergehen soll und Windböen könnte es auch noch haben. Und wir befinden uns, wie ich schon gesagt habe, in Hannover und zwar am Maschsee. Wir gehen jetzt, ich meine, das ist das Westufer, entlang, weil da ein bisschen weniger Autoverkehr ist und hoffentlich weniger Pfützen. Und ja, beginnen mit dem lockeren Startstuss, den ich mir nicht verkneifen kann. Und zwar, du bist ja eine gebürtige Hannoveranerin, ja, wenn ich das richtig weiß. Und gab es bei euch auf Partys auch ewig Still Loving You von den Scorpions zu hören und mindestens irgendein Pärchen ist dabei heulend rausgerannt? Also auf diese Partys, wo die Scorpions lieben, bin ich nicht gegangen. Also weil ich Punk war und die waren natürlich total peinlich. Aber ich komme vom Dorf und unsere übernächsten Nachbarn waren selber Musiker, also er. Und die waren mit den Scorpions befreundet und die waren manchmal bei denen. Und einmal auch Silvester haben wir mit denen zusammen geknallt, ahnungslos. Also nicht, es waren nicht alles Scorpions, so die zwei. Und das habe ich dann am nächsten Tag erfahren. Da wollte natürlich keiner wissen, dass ich mit denen sozusagen Silvester gefeiert habe. Also natürlich sind die Scorpions, gehören die zu Hannover, aber nicht zu mir. Ja, ja, in Niederbayern gab es kein Entrinnen, es gab auch keinen. Wir haben den einzigen Punk- oder Hardrock-Club erst spät entdecken können, weil dazu brauchte man einen Führerschein oder musste jemanden kennen, der ein Auto hat. Ein bisschen älter ist, um überhaupt hinfahren zu können, weil das mindestens 40 Kilometer waren oder so. Insofern gab es lange kein Entrinnen vor diesen Scorpions und ich bin gestern halt, als ich hier mal unterwegs war, ja natürlich an einem Plakat vorbeigelaufen. Deswegen die Frage. So, ja, damit haben wir den Auftakt geschafft und stehen vor einer großen Pfütze. Links oder rechts? Ja, rechts vorbei. Ja, vielen Dank, dass du dich auf dieses Abenteuer am Matschsee einlässt. Ja, dich kennt man als Autorin auch von einem Spielfilm, Was nützt die Liebe in Gedanken? Das war angeblich deine eine Abschlussarbeit an der Akademie der Künste in Berlin, oder wie? Genau, das war an der UDK heißt sie ja jetzt, bei uns hieß sie noch HDK, Hochschule der Künste. Und da habe ich szenisches Schreiben studiert, also ganz regulärer, 4 Jahre langer Studiengang. Und der war allerdings gedacht dafür, dass wir fürs Theater ausgebildet werden sollten, Dramatiker. Sollten wir werden. Sind auch einige meiner Mitstudenten, zwei sogar sehr erfolgreich, werden weltweit gespielt. Ja, und ich habe da während des Studiums aber schon fürs Fernsehen gearbeitet. Damals hieß es noch SFB, heute RBB. Und habe gemerkt, es ist mehr mein Medium, Film und Fernsehen. Und deshalb habe ich dann mit einem Freund zusammen, also mit Studenten zusammen, haben wir gesagt, wir würden gerne ein Drehbuch als Abschlussarbeit schreiben. Und das musste man ein bisschen, war ein bisschen schwierig, das durchzusetzen, weil natürlich Film keine richtige Kunst ist im Vergleich zu Theater. Was, mit der Einstellung unterrichten die das? Klar. Also das war richtig verpönt. Ich musste das eine Zeit lang auch verheimlichen, dass ich beim Fernsehen arbeite und so. Ja. Naja, aber dann haben wir es durchgesetzt und das war eben dieses Was nützt die Liebe in Gedanken, wo wir vorher schon Hörspiel zugeschrieben haben, zu diesem wahren Fall aus den 20er Jahren, also wo so Jugendliche einen Selbstmörderclub gründen. Ja. Das wurde uns dann noch gleich abgekauft. Ja, super Start. Ja, es war von daher dann nicht mehr ganz so super, weil da ich gleich auch die erste radikale Erfahrung damit gemacht habe, dass eben mit diesem Buch dann noch sonst was angestellt wurde. Ne? Mhm. Also wir sind dann auch irgendwann rausgeflogen, wir wurden nicht mehr gefragt, wir mussten mit dem Anwalt drohen, um die nächste Fassung zu lesen und so. Zu lesen? Ja. Oh, ja. Ja, um zu sehen, wie viel haben die von unserer Fassung genommen, wie viel Geld können wir noch verlangen oder gar nicht, ne? Oder überhaupt Nennung. Also es war ein Riesentheater, also es fing toll an, aber dann endete es eigentlich blöd. Mhm. Aber eben auch wahrhaftig. Diese Branche, also das ist man gleich ins kalte Wasser. Ne? Ja. Ja, von da aus dann vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück oder Sprung. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Was hat dich da hingezogen? Also ich habe natürlich schon immer unglaublich gern gelesen als Kind und sowieso so eine eskapistisch veranlagte Person und wollte ganz früh Schriftstellerin werden, wie Astrid Lindgren oder Emmy Gleiten war ja damals so angesagt. Und habe dann auch immer Romane angefangen, Großromane. Bin ich über die ersten 20 Seiten bin ich nicht hinweggekommen. Aber hier. Ja, Seitenwechsel. Und, zu große Pizze. Jetzt habe ich auch noch das Buch, in dem ich immer wieder einen neuen Roman angefangen habe. Ganz süß. Und dann habe ich aber das Fernsehen entdeckt und Film und wollte dann eine Zeit lang Regie machen, natürlich auch selber schreiben, also Autorenfilmerin werden. Habe mich auch beworben mit 18 in Hamburg an einer Filmhochschule zum Beispiel. Das hat aber nicht geklappt und deshalb bin ich letztlich so beim Schreiben hängen geblieben und bin aber heute sehr froh darüber, also dass ich diese, ich finde es irgendwie eine sehr freie Tätigkeit, also wenn ich mich so als Filmregisseurin ist ja ein ganz anderes Leben. Also man muss ja sich sehr mit Menschen auseinandersetzen, jeden Tag. Und ich weiß nicht, ob mir das so liegen würde. Ja, man kann ja auch später dahin wechseln. Würdest du verraten, worum es in diesen Romananfängen ging oder einem? Ja, also es war natürlich, diese Romane waren immer extrem inspiriert von dem, was ich gerade gelesen habe. Und da ist zum Beispiel ein ganz tolles Buch von einer Niederländerin, die Kinderkarawane, also auch eine wahre Geschichte über so Siedler, die irgendwie in die USA, also so 19. Jahrhundert, also die mit dem Schiff in New York ankommen und dann sterben die Eltern und die 6 Kinder schlagen sich alleine durch die USA, ne, an die Westküste durch. Stirbt auch ein Geschwisterchen und dann die haben so eine Kuh dabei und so. Das ist ganz, ganz toll erzählt und sowas wollte ich auch schreiben. Und das war eben eine Geschichte, die in Mexiko spielte. Also habe ich so meinen Atlas genommen, wo kann das spielen und mir da so eine Stadt, ein Dorf rausgesucht. Und da ist eben eine große Familie, auch vielen Kinder. Der Vater ist verschollen und die Mutter ist schwere Alkoholikerin. Das fängt damit an, dass die Kinder nach Hause kommen. Die liegt halt so besoffen vor dem Haus, vor dem ärmlichen Haus. Und die stirbt dann. Und dann finden sie halt einen Brief des Vaters aus der großen Stadt. Und dann brechen diese Kinder auf zu diesem Vater. Und das endet eben so in der ersten Etappe, wenn sie sich so Mais aus einem Maisfeld klauen. Da hört der Roman auf. Also eigentlich mit dem Auftakt. Aber sehr dramatisch schon. Also wie die dann am Toten mit der Mutter da stehen und so. Nicht schlecht. Ja. Also damals schon auch sehr intensive Recherche betrieben. Also auch geguckt, was haben die denn da gegessen? Was wurde da angebaut? So Süßkartoffeln. Heute kriegt man die überall. Ne? Ich meine, das war 30 Jahren. Süßkartoffeln, was das wohl ist? Na, sie essen halt Süßkartoffeln den ganzen Tag. Gut, dann springen wir von da, von den Süßkartoffeln, zum Fernsehen. Ja, da ist die Liste dessen, was du schon geschrieben hast, ja auch ewig lang. Also ob Episoden von Soko oder Tierärztin Dr. Mertens, bis hin aber auch zu den wirklich höchst erfolgreichen Fernsehfilmen, sei es die Frau vom Checkpoint Charlie oder die Holzbaronin, Toten von Hameln, die Seelen im Feuer. Also da gibt es ja schon viel. Und dann natürlich das, worüber wir uns kennengelernt haben oder unser erstes Interview hatten, zu Weißensee. Ja, bei Weißen See müssen wir wahrscheinlich hängen bleiben. Ja. Für einen Moment. Das sind wir den Fans schuldig, denen man auch vieles erst erklären muss. Wieder, nämlich, dass das deine Idee war. Nicht die von Frau Ziegler oder sonst wem, sondern das kam von dir und die haben das dankenswerterweise produziert. Aber ich weiß nicht, ob du drüber sprechen magst, aber wie ist es passiert, dass das dir mehr oder weniger entglitten ist, bis zu dem Stand, dass du jetzt quasi bei der vierten Staffel, die produziert werden wird, nicht mehr mit an Bord bist? Ja, das ist ja so mehr oder weniger ein offenes Geheimnis. Das ist ja auch ersichtlich aus den Titeln, also Credits bei der zweiten Staffel, wo ich nur noch so nach einer Idee von laufe. Also dass das nicht so ein einfacher Lauf gewesen ist mit diesen drei Staffeln. Die erste Staffel war eben dadurch, dass niemand wusste, wird das ein Erfolg, wie wird darauf reagiert, wie wird das überhaupt, was machen wir hier eigentlich? Also es war wirklich eine Art von Experiment, an das zum Glück eben die Redakteure vom MDR geglaubt haben, Regina geglaubt hat, und dann ist dieses Experiment einfach gelungen, war erfolgreich, auch bei Kritikern und Publikum. Und dann hieß es eben, ja, jetzt machen wir die zweite Staffel. Ich habe mich hingesetzt, ein Konzept geschrieben. Und dann brach ein Gewitter an Stimmen über mich herein. Es war wirklich, jeder wollte mitdrehen, was ja auch verständlich ist. Zum Beispiel die Schauspieler, die sich sehr mit ihren Rollen, zum Glück, was man ja auch sieht, was so toll, identifiziert haben, hatte ja jeder Einzelne eine Vorstellung, wie das jetzt weitergeht. Ne? Und war erstmal, also es kamen gleich Anrufe, ich steige aus und so, ich mache nicht mehr, wie gesagt, dann geht die Serie auch nicht weiter. Also es war Wind an allen Fronten. Und dann auch große Unsicherheit, weil natürlich oft so Entscheidungen, wie eine Geschichte weiterlaufen soll, sind ja auch ungeheuer subjektiv. Ne? Also ich zum Beispiel habe in meinem ersten Konzept für die zweite Staffel, also da hätten sie Deutschland 83 übrigens nie machen können, wenn die das so gemacht hätten damals, wie ich es gern gehabt hätte. Ich habe es geöffnet, ne? Nach Westen. Mhm. Ich habe gesagt, Falk geht in so einen Romeo-Auftrag, spioniert in Bonn, verliebt sich da, fängt an, ein Doppelleben zu führen. Also das wäre, Julia ist inzwischen verhaftet worden und dann eben freigekauft. Also die tummelt sich auch im Westen. Also so, ich wollte die Mauer sozusagen öffnen. Und das war zum Beispiel ganz rigoros sofort, nein, wir bleiben in der DDR und wir bleiben in diesem Kreis da, in diesem Familienkreis. Ja, und dann wird man ja auch nicht entspannter bei der Arbeit. Ja. Also dann fließt es ja auch nicht unbedingt, wenn viele sagen, nee, so nicht und so. Also es war irgendwie ein bisschen so Wunschkonzertmäßig. Ich musste immer Angebote machen, das wurde so Daumen rauf, Daumen runter. Und so fing halt die zweite Staffel schon so ein bisschen schwierig an. Dann gab es auch noch Zeitprobleme bei mir, also äußere Umstände, dass ich dann keine Zeit hatte, die Folgen nochmal zu bearbeiten. Die sind dann eben von anderen Autoren und vom Regisseur überarbeitet worden. Und da war ich dann auch nicht mit einverstanden. Es wurde dann aber auch nicht, es gab keinen wirklich konstruktiven Prozess noch im Austausch. Ne? Es war wirklich einfach dieser Zeitdruck auch da. Deshalb habe ich gesagt, nee, also das entspricht nicht mehr dem, was ich da wollte. Also man ist ja dann auch emotional. Und dann haben wir alle gesagt, kacke, so wollen wir es nicht nochmal. Und deshalb war die dritte Staffel, da war der Vorlauf auch länger. Und ja, willst du das nochmal machen? Und da habe ich gesagt, ja. Und dann, ich schaffe aber nicht alle 6 Bücher, dann teilen wir uns das. Also ich 3, Friedemann 3. Ich habe dann aber wieder die Konzeption, den Bogen, die Exposés für die einzelnen Folgen. Also da habe ich schon immer die Hand drauf gehabt, auf der Geschichte. Ja, und so ist dann eben die dritte Staffel entstanden und die vierte. Ja, ich will ja halt nicht enden wie Horst Tappert. Ne? Natürlich kann man das ewig weitererzählen. Aber wenn ich merke, oh scheiße, nee, eine vierte. Also wenn das schon so mein Bauchgefühl ist, oh Gott, was soll denn da jetzt passieren? Diese so an den Haaren herbeigezogene Konflikte. Also ich gebe auch zu, dass auch bei Staffel 2 und 3 schon einige Sachen natürlich ziemlich konstruiert waren, um da diese Dramatik der ersten Staffel, die aus dieser natürlichen Liebesgeschichte entstanden ist, mhm, zu halten. Ne? Also das ist ja auch echt eine Herausforderung, finde ich. So eine Schwingung dann beizubehalten. Und dann ist es manchmal auch ein bisschen behauptet. Ne? Leider. Aber das geht nicht nur so. Also das kennt man auch in vielen Serien. Aber ja, da ist was passiert in den spätestens in den 90er Jahren. Weil ich glaube, einem Jurek Becker oder Justus Pfaul hätte niemand so ins Buch gequatscht wie dir oder auch Edgar Reitz bei Heimat. Ich meine, die haben eine ganz andere Serientradition. Es gibt ja so viele Autoren dort und deren Namen kennt man ja auch. Und eigentlich wärst du prädestiniert dafür, ebenfalls so einen, also du hast so einen Namen für Leute, die das mitkriegen. Die meisten kriegen es ja nicht mit. Also ich habe mich neulich sehr geärgert über dieses Porträt von Friedemann Fromm in der Zeit oder Zeit Online war es, wo es ja auch quasi so hingestellt wurde, als wär das dessen Projekt Weißensee. Und wo ich mir denke, wie kann das passieren? Also abgesehen davon, dass es ein journalistisches Unding ist, dass jemandem sowas passiert. Aber auch, ja, jetzt verzettel ich mich. Ja, also ich habe da relativ viel drüber nachgedacht, viel auch mit Kollegen gesprochen, auch mit hochfrustrierten Kollegen gesprochen. Also ich denke, es ist eben von daher auch wirklich schwer, weil wir Autoren nicht beim Prozess dabei sind. Ne? Also der Regisseur ist das Gesicht, was die Schauspieler jeden Tag sehen, die Produktion jeden Tag sieht, die Redaktion, die sind einfach präsent. Ne? Also es ist nicht per se immer Schlechtigkeit des Menschen oder Egomanie, wenn es am Ende dann so wirkt, als ob er diese Serie gemacht hat. Ne? Natürlich ist das, wie du schon sagst, vom Journalisten dämlich und nicht überhaupt nicht recherchiert, weil er braucht nur bei Wikipedia gucken, da steht's so, wer es erfunden hat. Ich habe dem dann natürlich auch eine Mail geschrieben und so. Also man muss natürlich immer wieder aufpassen und hier Moment mal sagen, aber es ist auch schwer präsent zu sein, wenn man nur präsent ist, nur in diesem Namen, der auf diesem Drehbuch steht, was da am Set rumliegt. Ne? Und ich merke es auch bei den Schauspielern, dass die sind einen so erstmal ganz überrascht. Ach so, wer bist du? Ich habe das Buch geschrieben. Ach so, und dann, ach das ist ja, ach wirklich und so. Und dann merke ich eben auch, also das mache ich inzwischen, dass ich mehr in Kontakt mit Schauspielern bin und sage, komm, wenn was ist und mit der Rolle und ruf mich an und wenn irgendeine Formulierung oder irgendwas weglassen, ist ja immer das Schönste. Ne? Also wenn die sagen, hier du, das kann ich spielen, muss der das sagen? Nee, bitte, lass es weg. Mhm. Ne? So. Und dass die Schauspieler das unglaublich annehmen, ne? Also diesen Austausch, also zum Beispiel Borgen ist entstanden, die Figuren sind entstanden an einem Tisch, wo der Autor saß und die Schauspieler, ne? Und keiner sonst. Und die haben über die Figuren gesprochen. So, und das Ergebnis ist ja entsprechend gut geworden. Das ist klasse. Ich erinnere mich an Bilder von Edgar Reitz, wie der mit den Schauspielern von der zweiten Heimat halt auch zusammensaß. Also noch im Castingprozess. Das war ja, ich meine, die haben sich alle viel mehr Zeit gelassen. Oder konnten es sich auch erlauben, sich mehr Zeit zu lassen. Solche Redakteure findet man halt wohl immer noch bei manchen Sendern. Aber nicht mehr mit den Freiheiten, die Leute damals gehabt haben. Also Reitz hat das ja auch auf den Verfall, den Wissensverfall bei den Redakteuren führte das ein bisschen zurück. Dass dort halt Leute inzwischen sitzen, die von der Filmgeschichte oder auch Seriengeschichte keine Ahnung mehr haben. Die nur noch ihre, keine Ahnung, Business- oder Quotendreherei betreiben. Aber womöglich keine Fernsehserien und Filme kennen, die älter sind oder vor ihrem eigenen Geburtsdatum liegen. Und da hatten die einfach ganz andere Kollegen zum Arbeiten, Anfang der 80er Jahre oder auch 70er Jahre. Und im Zuge des Privatfernsehens kam wohl da schleichend dieser Verfall rein, diese Quotenhörigkeit. Und es ist heute halt schwer zu vermitteln, offenbar den Leuten klarzumachen, dass solche Bücher geschrieben werden. Also ich weiß, ich habe neulich einen Dokumentarfilm über Showrunner in Amerika gesehen, wo einer von denen halt auch erzählte, als dessen Vater halt am Set war, ihn quasi mal besucht hat, weil der nie verstanden hat, was sein Sohn macht. Ja. Also der arbeitet beim Fernsehen, aber was macht der da eigentlich? Also der wusste zwar, okay, der hat irgendwas mit dieser Serie hier zu tun, beobachtete dann das Set und meinte halt hinterher nach dem Drehtag zu ihm, ach, weißt du, hier diese Schauspielerin, wie der ist immer alles einfällt. Das ist so... Ja, genau. Der Regisseur, der sagt, geht doch mal in die Küche und dann streitet ihr euch mal ganz doll. Ne? Ja, genau. Am Ende trennt ihr euch. Unter Schmerzen. Okay, machen wir. Ja. Und da ist was dran. Also ich glaube auch, was jetzt halt gerade auch die letzte Woche so durchging, Synchronsprecher sind selbst präsenter bei uns, ne? Weil der Mulder bei Akte X aus Kostengründen von einer neuen Stimme eingesprochen worden ist. Ach Gott, ja, das ist auch schlimm. Ja. Ja, das ist auch wirklich, das verstehe ich, dass man sich da echauffiert. Aber das kommt bei den Leuten halt an. Ich meine, es gibt eine Petition inzwischen, die bald von 7000 Leuten unterschrieben worden ist, dass von Benjamin Völz, so heißt der Mann, nochmal neu synchronisieren lassen. Ja. Wo ich denke, das ist super. Wie kriegen wir das gleich hin? Wo ist das Defizit bei Autoren, um da hinzukommen? Wieder, ich meine, wo wir mal waren. Ich meine, Justus Pfaue, den Namen kannte mal jeder. Und jetzt? Ja, also ich weiß nicht, ob ich dir jetzt vorausgreife, wenn ich über Kudamm 56 spreche, weil das ist also mein aktuelles Projekt, was jetzt so in der Endproduktion ist und im März läuft. Und da ist es eben genau aufgrund der Erfahrung bei Weißen See, habe ich mich mit meiner Agentin Sibylle Seidel zusammengesetzt. Wir haben überlegt, wie können wir, also mir mehr Macht, klingt ja dann immer so negativ, aber es geht letztlich ja darum, geben, damit das nicht wieder passiert. Und dann haben wir eben reingeschrieben in den Vertrag zum Beispiel ein Regie-Veto. Mhm. Ich durfte mitentscheiden, wer da Regie macht und wer nicht. Und das hatte den Effekt, also ist ja typisch Deutschland, sobald es dann im Vertrag ist und alle haben es unterschrieben, läuft es wie geschmiert. Ne? Das ist Wahnsinn. Gab es ein richtiges Regie-Casting, also ich mit dem Producer in Berlin. Wir saßen im Café und nacheinander kamen da sechs Regisseure und mussten erstmal so ihre Visionen, ja, und die Bücher und ich würde hier und ich würde das und so, mussten sich erklären, ne? Also wie sie das inszenieren wollten. Und da habe ich auch gedacht, das ist wirklich eine ganz neue Situation. Und es geht ja nicht nur um dieses, ich entscheide mit, ach, die Autorin entscheidet mit, sondern um dieses sofortige Bewusstsein, auch bei der Regie, die Tante werde ich nicht los. Sie klebt an diesem Projekt wie Schwefel mit dran. Will ich das überhaupt? Ne? Also das ist ja auch, ich würde es auch verstehen, wenn eine Regie dann sagt, ne, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also ich will da frei sein. Mhm. Wenn ich beim Drehen merke, diese Figur nervt, die brauche ich nicht, will ich die wegschmeißen können. Und nicht dann 4 Stunden mit der Autorin diskutieren, die mir erklärt, irgendwie, warum diese Figur da sein muss. Ne? Also das kann ich auch, also ich weiß nicht, ob ich es könnte als Regie. Ne? Also so. Hier muss die Chemie natürlich auch stimmen. Ja, und dann war es natürlich letztlich eine Gemeinschaftsentscheidung, wen wir als Regie nehmen und geredet und hin und her. Und es war auch dann ziemlich schnell klar, wer gar nicht und wer unbedingt und so. Also ja, und so ging das schon los. Und das hat sich dann eben weitergezogen, zum Beispiel Leseprobe. Das steht auch in meinem Vertrag, dass ich bei der Leseprobe dabei sein darf, muss. Also damit dieses Muss, ja. Muss. Und das war eben auch ein ganz toller zwei Tage waren es sogar, ist ja ein Dreiteiler. Und also um eben zum Beispiel mit den Schauspielern ins Gespräch zu kommen über die Rollen. Für mich, wenn ich das dann höre, die Dialoge und eben auch teilweise denke, ach nee, also da musst du aber nochmal ran. Das ist ja jetzt hier sehr banal, das funktioniert gar nicht oder so. An einer Stelle, die eben sehr schwer melancholisch sein sollte, da haben sie einen Lachkrampf gekriegt, die Schauspieler. Mhm. Und dann habe ich auch hinterher gesagt, funktioniert das nicht? Oder was, wenn ihr das dann spielt und so? Die kann sich echt nicht mehr da einkriegen. Und sie so, doch, das ist gerade, weil das so hart ist, ist das jetzt so explodiert. Mhm. Ne? Also so, aber hätte ja auch sein können, dass es einfach Panne ist. Ne? Also so. Ja, aber das ist ja super. Ich meine, einmal ist sowas in Amerika gang und gäbe. Oder da kann man halt viel mehr in der Richtung lesen. wo eben die Showrunner die kreative Anlaufstelle sind für alle und die zum Teil halt, was weiß ich, auch selber Regisseure vorschlagen oder einladen. Es gibt, ist auch gang und gäbe zum Beispiel bei Kameramännern, dass die sich dort bewerben, wirklich mit einer Mappe im Prinzip, wie die sich das vorstellen. Ja, also da kann man halt wirklich sehen, welche anderen kreativen Stimmen halt zu diesem Projekt passen. Und es muss ja jemanden geben, der das in irgendeiner Form zusammenführt. Und das ist bei denen halt logischerweise der Showrunner. Und sowas, auch wenn der Begriff bei uns jetzt nicht so eine Tradition hat oder eingeführt ist, ist es sinnvoll, wenn das bei den Autoren bleibt. Also man sieht es ja bei jetzt den erfolgreichen dänischen oder anderen europäischen Serien, dass überall da, wo die Autoren die kreative Verantwortung haben, weil ja die Stimme darstellen eines Projekts, ja, sich im Prinzip der Erfolg einstellt, weil es konsistenter wird. Ja, natürlich, also wenn die Vision stimmt, also, ja, und die Qualität und so. Also es gibt ja auch natürlich Bücher, die nicht so gut sind, und bei manchen meiner Bücher früher wäre es auch ganz gut, dass da noch welche reingequatscht haben und so. Also das ist ja, deshalb ist es ja so wahnsinnig schwierig zu beurteilen, was da richtig oder falsch ist, oder beziehungsweise die Argumente sind auf beiden Seiten immer gleich stark, ne? Also wenn man sagt, ja, die Bücher waren aber auch nicht gut und da musste man aber auch austauschen. Wie will man das prüfen? Es ist ja nicht eine Zahlenreihe, wo am Ende ein Ergebnis rauskommt, sondern es ist eine subjektive Geschichte. Genau, es sind zu viele Leute, die auf Zahlen gucken dabei, statt es homogener zu gestalten. Ich meine, es gewinnen ja alle davon, wenn mehr miteinander zusammengearbeitet wird und möglichst früh. Was du ja jetzt auch meintest, dass du bei den Lesungen da warst und das ist ja für einen Autoren auch hervorragendes Feedback. Ich meine, man stellt sich die in seinem Kämmerlein oder wo immer man auch schreibt, die Figuren vor, spricht sich vielleicht auch mal manchmal einen Dialog vor, laut, um es einfach zu hören. Aber wenn Schauspieler das interpretieren, ich meine, das öffnet nochmal ganz andere Welten. Das geht ja dann oft Autoren in Amerika so, nachdem die erste Staffel produziert haben, dass denen halt ganz neue Ideen kommen, was man in der zweiten machen kann. Ja. Deswegen ist es schade, dass wir gehen jetzt nach rechts über eine Brücke. Das ist, oh Gott, ich bin so schlecht in Erdkunde. Die Leine hier. Ja. Das ist jedenfalls der Fluss in Hannover. Ich denke, oder wahrscheinlich eher Ihne. Was zum Thema Geografie. Hannoveranerin. Ja, mein Erdkundelehrer hat mal den schönen Satz gesagt: Jens, deine Unterrichtsbeiträge beschränken sich auf Schwachsinn. Das ist dann halt so ein Satz, der hängen bleibt, an den erinnert man sich ewig. In dem Fall halt mit einem Grinsen. Weil ich glaube, es ist trotzdem die Westseite gewesen hier, des Maschsees, den wir in südlicher Richtung runtergegangen sind. So. Und jetzt, oh Gott, links oder rechts? Hier ist ein Privatgrundstück. Inner City, Stadtwerke. Außerhalb der Wegeflächen erfolgt auf eigene Gefahr. Ja. Gut. Naja, und dieses Modell muss natürlich wirklich von allen gewollt sein. Und da habe ich jetzt bei diesem Gudam-Projekt das Riesenglück gehabt, dass die Redaktion, also Heike Hempel und Bastian Wagner, der jüngere Redakteur, da absolut von Anfang an so mitgegangen sind und es auch nach außen hin so kommuniziert haben. Ich saß wirklich auf der Set-Termin-Pressekonferenz, ist ja nicht, also Presse-Set-Termin nennt sich das ja, ne? Also so als wir nach einem Monat Dreh, und dachte, ich höre nicht richtig, wie Heike Hempel geht nach vorne und sagt so, und das Zentrum, die Seele dieses Films, dieses Zweiteilers, ist Annette Hess. Wortwörtlich. Wurde sogar dann auch übernommen. Ne? Weiß nicht, wo es stand, Tagesspiegel oder so. Also das ist für mich sehr ungewohnt. Und jetzt hatten wir ja eine große Pressekonferenz letzte Woche. Da hat sie dann auch wieder sehr hervorgehoben. Und dann ging es eben darum, weil da war nämlich morgens gerade der Artikel von Dominik Graf in der FAZ erschienen, über die Angst in der Branche und dass nichts mehr entsteht und so. Und da musste ich dann gleich als erstes sagen, ja, also bei diesem Projekt tut mir leid, also für Journalisten ist das ja immer frustrierend. Sie schreiben ja nicht gerne alles supi. Hier ist es wirklich ein Ausnahmebeispiel für eine ganz andere Arbeit, Herangehensweise. Und dann haben Heike Hempel und Nico Hofmann beide gesagt, dass sie dieses Modell stärken und weiterführen wollen. Und mit anderen Autoren und so. Und dass sie eben, weil alle gemerkt haben, es macht total Sinn. Ne? Fantastisch. Ja. Und vor allem Dominik Graf hat es halt sein neuerdings entwickeltes Oberhausen-Bashing ja nicht sein lassen können, auch in diesem Artikel, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Und andererseits, ich meine, was er jetzt ja auch gerade in Berlin mit seinem Dokumentarfilm beklagt, also diese Genrearmut, im Prinzip ist, so wie ich das einschätze, Kudamm 56 auch ein Genre-Mix. Also melodramatische Anteile, ebenso wie ja, Tanzfilm, weiß nicht, ob das so heißt. Drama auch und auch ein Stück weit ein Musikfilm über Rock'n'Roll, der ausbricht. Ja, Familienfilm, aber eben, wie ich jedenfalls hoffe, wirklich weg von dieser braunen Eventsoße hin zu einer wirklich klaren, schmerzhaften Erzählweise. Also man ist ja selber immer sehr, wenn man so nah dran ist, kann man es immer schlecht beurteilen. Aber wir sind eigentlich alle ganz zufrieden mit dem jetzt, wie es aussieht. Ich bin gerade auf der Suche nach der richtigen Karte, um was zu überspringen, weil die Ursprünge von Kudamm 56 liegen ja vielleicht, oder das erste Mal, dass ich quasi davon gehört habe, reicht ja bis, ich glaube, 2012 zurück, wo du auf einem Panel Himmel, oh je, ich finde die Karte nicht, ich glaube, es ist 2012, war es ein Panel zur Stoffentwicklung oder so, was dazu gesagt hast, dass du eine Serie entwickelst um ein Hotel, glaube ich, was in Berlin spielen sollte. Genau. Auch in den 50er Jahren. Und das klingt ja so ein bisschen verdächtig danach, als hätte da diese Genese stattgefunden. Ja. Oder ich weiß selber vom Schreiben, dass sich ein Projekt über die Jahre sehr verändern kann, wenn es organisch entsteht und geschrieben wird. Und das scheint hier der Fall zu sein. Ja, also diese erste Idee eben bei mir, also gut, es gibt ja nicht nur so diese eine erste Idee, aber so ein Anstoß war eben schon Mad Men in dieser hohen Ästhetik da, dieser Räume und Kostüme und dann fand ich eben diese BHs so faszinierend. Ich weiß gar nicht, wie die Figur heißt, die immer über diese Gänge so hin und her wandelt. Christina Hendricks ist das. Leckerbissen, genau. Ja. Und das ist ja auch so ein besonderer BH, den sie da immer anhat, so ein runder. Mhm. Und dann habe ich gedacht... Das Gleiche hast du bei dem Panel auch schon gesagt. Genau, ja, aber es lässt mich nie los. Ja. Das eben, ja, und Zeit und Ästhetik und wieso, wir haben doch hier in Deutschland was viel Interessanteres, nämlich diese 50er Jahre, die also wirklich ästhetisch, glaube ich, die größte Revolution in Anführungsstrichen, weil es war natürlich schrecklich, die es je gegeben hat, also von diesen... der Nazi-Zeit in diese Pastellwelt der Nierentische und eben diese BHs, diese Spitzen, die Lilo Pulver und Sonja Thiemann und so in ihren Filmen immer getragen haben, kommen jetzt gar nicht so vor. Da habe ich verpasst aufzupassen jetzt beim Kostüm. Also es sieht schon sehr, also auch ganz tolle Kostüme von der Maria Schicker, also die sehen eben auch nicht aus wie kostümiert. Also sie, natürlich fällt es auf, was sie anhaben, aber ich finde, es ist organisch. Also eine ganz tolle Arbeit gemacht. Ja, genau. Und dann war die Idee 50er Jahre, junge Frauen, die sich befreit, wo, und Sexualität ist ja ein Riesenthema, jedenfalls für mich, der 50er Jahre, also diese Prüderie, diese besondere. Und dann habe ich gedacht, ja, wo kann man das ansiedeln? Im Hotel natürlich, weil das ist voller Betten. So. Mhm. Und da gab es eben diese drei Zimmermädchen und eins finde ich immer noch sehr geil. Die kommt eben aus Bayern, Monika. Und ihre Geschichte ist, dass sie von einem Exorzismus abgehauen ist. Mhm. Also so wie die Anneliese Michel, ne, so gerade noch so geschafft auf das Moped ihres Kumpels hinten drauf. Und das kriegen die so langsam erst mit, so ihre Kollegin da. Mhm. Ne? Und dann ist das ja per se einfach spannend, wenn die sich komisch verhält. Dann denkt man, na, ist sie nicht vielleicht doch irgendwie vom Teufel besessen? Bin ich jedenfalls dran. Ja. Und diese Figur Monika ist jetzt eben, achso, das habe ich geschrieben, Konzert und so, fanden alle toll. Und dann lief Adlon, dieser Dreiteiler, und war ja ein riesen Quotenerfolg im ZDF. Und dann hieß es, dann machen wir doch eine Serie draus, ne? Hatten bis heute nichts mehr davon gehört, aber dann war natürlich die Ansage, ja, dann können wir hier dieses Interconti, hieß das Konzept, das geht nicht mit dem Hotel. Ja, ich dachte, dann ist das Projekt für mich gestorben, dann kamen irgendwie so Vorschläge von der Produktion, na ja, das kann ja auch in so einem Nähatelier oder in einem Warenhaus oder so, ne? Wow. Und ich dann immer das hin und her gewählt und ich sag dann, nee, das überzeugt mich irgendwie nicht. Entschuldigung. Ja, so. Und dann hatte meine Tochter Abschlussball. Und ich saß bei diesem Abschlussball und guckte mir diese linkischen Paare an. Meine Tochter natürlich nicht. diese Annäherung zwischen Männchen und Weibchen da. Achso, mein Mann musste dann noch so eine Krawatte sich leihen und wäre nicht reingekommen und so diese Welt. Ne? Und dann habe ich gedacht, das ist doch überhaupt die Idee, das ist ja viel besser, weil Tanzschule verbindet man ja auch so mit den 50ern. Und deshalb bin ich jetzt sehr dankbar, dass dieses Adlon so ein Erfolg war. Also wie oft habe ich das beim Schreiben gedacht. Ne? Das ist so, manchmal ist es toll, wie es sich dann fügt. Ja, Synchronizität, und das ist kein Zufall. Genau. Da musste ich ja aus anderen Gründen noch dran denken. Letztes Jahr eben, das war jetzt die andere Karte, von wegen Film im Labyrinth des Schweigens. Im Kino, kurz drauf, dieses der Start gegen Fritz Bauer, wo ich auch dachte, da ist, als wäre die Zeit reif, gewisse Geschichten zu erzählen. Und das Ganze fällt ja dann auch noch zusammen mit diesen Pegida- und AfD-Entwicklungen im Land. Oder ich weiß nicht, ob da eine Kausalität da ist, aber eben Synchronizität. Also dieser Begriff von Jung, ich mag ihn ja sehr. Ja. Ja, absolut. Ist das also, dass die Themen auf der irgendwie in der Luft liegen, das ist so ein blöder Spruch, der einfach wahr ist. Ne? Also so wie damals war das ja auch so krass mit diesem Bachmann. Ne? Wie hieß die nochmal? Anna Bachmann, die den Mörder ihrer Tochter da im Gericht erschossen hat. Gab es ja auch davor so das erste Mal, dass so zwei fast gleiche Filme produziert wurden über diese Frau. Und ich erlebe es natürlich dauernd, also dass ich so mit so einem Thema komme und dann jemand sagt, ja, da gibt es aber diese US-Serie, die ist vorgestern gestartet, wo ich dann auch manchmal denke, habe ich es irgendwo halb gelesen, wieder vergessen und denke jetzt, ich habe eine tolle Idee. Oder ist es wirklich so, dass so Themen, auch in, ich glaube, es ist beides, ne? Also so, ja, und dass diese Fritz-Bauer-Geschichte, Auschwitz-Prozesse, also da habe ich mich eben auch mit beschäftigt. Und ein Exposé dazu geschrieben, was ich finde, wo ich es also wirklich geschafft habe, also aus meiner Sicht diesen Stoff Auschwitz in eine Serie zu bekommen. Und dann war ich ganz happy damit und die es gelesen haben, Produzenten, und dann war es auch schon bei einer Redaktion, fand es auch super. Natürlich knallhart, aber unbedingt machen. Ja, und dann rief mich jemand an, ja, aber du weißt schon, dass da dieser Kinofilm jetzt kommt und weißt schon, dass da über Fritz Bauer, obwohl Fritz Bauer spielt bei mir auch eine Rolle, aber natürlich keine Hauptrolle, und es geht ja wirklich nur um den Prozess und diese anderen Filme jetzt, gut, das Labyrinth des Schweigens bereitet das vor, also die enden ja mit Beginn des Prozesses. Ich fange damit an, also es hätte sich eigentlich perfekt ergänzt. Ja. Aber es ist dann natürlich, hat dann so eine Projekte schwer, wenn gerade an allen Fronten da die Filme sprudeln. Und deshalb ist das jetzt zurückgestellt. Ich habe das als Roman angefangen, weil ich wollte ja immer mal einen Roman jetzt einen zu Ende schreiben. Jetzt habe ich wieder einen angefangen, der in einem Maisfeld aufhört. Nein, das nicht. Genau. Ja, da war ich, letztes Jahr hatte ich ein Stipendium in Schweden, in Ingmar Bergmanns Haus. Und da habe ich eben dann Ich muss mal kurz hier umbauen. Wollen wir mal die Seiten wechseln? Oder? Ja, wechseln wir mal die Seiten. Das ist eine gute Idee. Jetzt nicht für die Karten, aber für meine Hand. So, ja, gut. Das Kabel. Oh, schön, ist auch mal was. Vielleicht sollte ich das auch einführen, irgendwo innerhalb des Podcasts immer mal auf die Seiten zu wechseln. Genau. Ja, worauf ich eigentlich noch raus wollte, zu der Beschäftigung mit diesen Stoffen. Es ist ja immer noch dieses Abarbeiten von Vergangenheit. Und wir haben jetzt in der Gegenwart einfach ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Verfilmungen oder Fernsehfilme zu Beate Zschäpe zum Prozess, der noch läuft, wirklich sehr sinnvoll ist in der Hinsicht. Also es ist das eine. Und dann, ob es die Leute überhaupt erreicht. Ich erinnere mich, wie ich Anfang letzten Jahres, als es halt um diese Griechenland-Schuldenproblematik ging, wo ich in sozialen Medien mich auch gerne manchmal in Diskussionen verwickeln lasse, und wo ich wohl mit irgendwelchen jungen Leuten da zu tun hatte, die ich halt darauf hingewiesen habe, dass Griechenland und Deutschland halt Schulden, die die Nazis aufgenommen haben, erlassen hat. Oder halt auch überhaupt dieser Schuldenerlass, den es gab, der ja mit zu dem für das Wirtschaftswunder der 50er Jahre verantwortlich war. Absolut. Was ja vielen auch nicht so bewusst ist, vor allem den jungen Leuten, die aber meinten, ja, ist halt wieder dieses, komm nicht mit diesem alten Scheiß. Da muss man irgendwie, also es ist so ein Spruch, den man halt aus den 80er Jahren eigentlich auch kennt. Von wegen Gnade der späten Geburt, Hauptsache Deckmäntelchen drüber und die Sache ist ja gegessen. Und komplett zu ignorieren, wie solche Strömungen jetzt wieder, ja, wie die sich jetzt wieder frei Bahn brechen. Und ich glaube, als Kulturschaffender hat man auch da irgendwo eine Verantwortung, dem entgegenzuwirken. Die Frage ist halt, wie kann man das anstellen? Wenn ich dann Leute auf Pegida war es in dem Fall, höre, die halt einfach nur so ganz diffuse Ängste haben, die meinen, dass sie dann, ach ja, dann, wenn noch mehr von diesen Islamisten kommen, dann müssen wir Weihnachten in die Moschee. Ja. Und ich dachte, das ist, kann man sich nicht ausdenken, aber das ist, das, da, wo die Leute hängen. Das Schöne daran ist ja vorher, oh, wir müssen jedes Jahr Weihnachten in die Kirche und jetzt müssen sie jedes Jahr Weihnachten. Das ist ja auch immer dieser Zwang. Und dann da die Schuhe ausziehen, womöglich. Ja. Ach, da muss man sich neue Socken kaufen und ohne Löcher drin. Das also natürlich, ja, so als Kulturschaffende fühlt man sich ja fast ein bisschen wie Pistole auf der Brust. So, jetzt mach mal, reagier da mal drauf. Bring mal die Leute zur Vernunft, diese 5 Millionen, die da ja nun faktisch auch oft dann vor dem Fernseher sitzen, von denen bestimmt einige diese diffuse Angst haben, das mal so. Aber wie man jetzt zum Beispiel an Zschäpe NSU sieht, da lief ja jetzt der erste schon, der nächste kommt in 4 Wochen, der ist ein Zweiteiler mit Anna-Maria Mühe. Das guckt keine Sau. Die Leute schalten weg. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Das, was du morgens in der Zeitung liest, willst du nicht abends im Fernsehen sehen. Es ist einfach so. Ne? Und das, also da ist dann die Herausforderung, einen Weg zu finden, also für Humanismus zu plädieren, Geschichten gegen diese Angst zu finden, die eben vordergründig erstmal gar nichts damit zu tun haben. Ne? Also, ich bin ja so ein totaler Fan von diesem Derek, diese englische Serie von dem Ricky Gervais, also ich finde, dass die das großartig macht. Ach, Derek, ich hab Derek gehört. Nicht Horst Tappert. Den hatten wir auch schon heute. Kennst du die? Hast du die schon gesehen? Ja. Und der hat ja nun wirklich diese ganz einfache Botschaft, seid nett zueinander, wertschätzt einander, egal wie kaputt ihr den anderen findet. Und gleichzeitig hat er ja eben diesen wahnsinnig bösen Fremdschämen-Humor und das ist wirklich diesen 28 Minuten, die so eine Folge dauert. Einmal heule ich, einmal lache ich und einmal ekel ich mich so richtig. Ne? Und der hat aber dadurch, dass das diese Mischung hat, kann er auch dieses Pathos bringen. Ne? Kann er eben auch bringen, so ist, ja, umarmt euch. Ne? Oder jeder Tag, an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag. Weil ich eine Ganzkörpergänsehaut kriege, wenn ich das einfach nur so aus dem Zusammenhang Wettbewerber vor lauter Kitsch und I. Aber er kommt dann mit so einem I, Altenheim, in dem das spielt, und man schluckt es. Er hat es wirklich so gut verpackt und er meint es auch ernst. Ne? Also ich folge ihm auch auf Facebook, also ich kriege immer mit, was er da so teilt und so. Also der ist so, wirklich. Ne? Das ist nicht keine Attitüde, die er da hat. Und so, in der Art müsste das laufen. Ich weiß nicht, ob das, warum das den Leuten entgeht oder wie man ihnen das in irgendeiner Form nahe bringen könnte. Erstmal, weil eben es über solche Formate nicht funktioniert und auch der NSA, NSU, das alles interessiert die Leute irgendwo nicht. Es sind andere Debatten, auch in den Medien merkt man es ja, dass darüber gar nicht so diskutiert wird. Nee, also ich habe sogar ein Exposé geschrieben zu einer Abschiebungsgeschichte, die wirklich passiert ist in Hildesheim. Das müsstest du mitgekriegt haben. Die heißt die Nasale. Eine Mutter, also die ist abgeschoben worden und die war auch noch schwanger und aufgrund von so Formfehlern, so vor 10 Jahren eben falsch angemeldet, gesagt, sie kommt aus dem Libanon, stimmte aber nicht, weil da war sie hingesetzt. Also so, das war der Grund und die lebte eben schon 6 Jahre in Deutschland. Und da hat eben das ganze Dorf eine Initiative gegründet und gekämpft und es ging bis nach ganz oben. Da war der Schienemann noch da und er hat das immer verhindert. Und eine ganz emotionale Geschichte, natürlich ein bisschen wie die Frau vom Check von Charlie, wo die Mutter dann am Ende tatsächlich ihre Kinder wieder in den Arm nimmt, ne, in Langenhagen am Flughafen. Und das habe ich eben geschrieben, über dieses Dorf, wo es natürlich auch Nazis gibt und die das ablehnen und die dann am Ende, manche werden geläutert, manche nicht, ne, also die mitkämpfen. Und das war so ungefähr vor einem Jahr, dass ich das geschrieben habe. Und das ist natürlich jetzt ein... Also mehr Altpapier geht nicht. Diese Geschichte funktioniert jetzt gar nicht mehr. Die könnte man überhaupt nicht jetzt so erzählen. Ne? Also so. Ja, aber vielleicht durchaus so ähnlich. Weil das Spannende ist, wenn quasi bereits integrierte Personen abgeschoben werden aus rein bürokratischen Gründen. Das ist das eine. Aber der spannende Punkt ist, dass was zur Integration geführt hat. Dass es überhaupt eine Begegnung gab. Ich glaube halt, dass die Leute, die Angst davor haben, Weihnachten in die Moschee zu müssen, die haben noch nie einen Flüchtling gesehen selber. Ja, klar, genau. Und kennen das höchstens aus der Presse, von den ewig gleichen Fotos, die Ästhetik prägt sich und brennt sich denen ein, aber sie haben noch nie einen gesehen. Ich meine, die bräuchten nur die Sendung mit der Maus gucken. Ich meine, die begleiten ja jetzt seit ein paar Monaten eine Flüchtlingsfamilie. Ja. Und wenn dann sowas wie Köln die Diskussion dominiert und nicht ansatzweise zum Beispiel gleichzeitig wie viele sexuelle Übergriffe es während des Faschings gab oder des Oktoberfest. Ja. Ich meine, das ist nicht ansatzweise so präsent, was die Diskussion komplett verzerrt. Dieses Fehlen der Begegnung. Vielleicht müsste man die Demonstrationszüge in Dresden und sonst wo direkt durch die Flüchtlingsaufnahmestelle führen. Ja, das ist interessant, weil jetzt gerade nämlich hier in Hannover soll ein Flüchtlingsdorf errichtet werden am Waterloo-Platz. Das ist wirklich mittendrin in Hannover. Finde ich super. Aber selbst ganz liberale Freunde von mir sagen, also nee, das muss doch nicht sein. Ne? Also es wirklich kommt so eine... Also Leute, von denen ich es echt nicht erwartet habe... Moment, Entschuldigung. Wir müssen mal den Güterzug zu unserer Linken vorbeifahren lassen. Hätte ich die Namen nennen können von den Leuten, von denen ich es Also ich kann einen Zug einfach wieder drüber legen. Ja, genau. Das ist ja alles manipulierbar. Also die wirklich so aus dem Bauch raus, wirklich, was diese Angst und Unsicherheit betrifft. Hey, muss dieses Fremde, die Zigeuner mitten in die Stadt, ne? Also es ist ja wirklich so eine Urangst. Und ich als Autorin, ich muss ja alles verstehen können. nachempfinden können. In jede, und ich kann es sehr gut verstehen. Ich kann sehr gut verstehen, wie man das, dass man das nicht will. Dass man A, nicht will, dass sich was verändert, sondern B, nicht will, dass irgendwas kommt, was einem womöglich was von seinem Luxus wegnehmen könnte, weil man vielleicht doch mal einen Solidarbeitrag leisten muss, weil das ist ja einfach so. Ne? Also ich kann das verstehen. Und dieser also Humanismus ist ein Akt des Nachdenkens. Ne? Der wird einem nicht geschenkt. Also man ist nicht per se Humanist oder liberal, sondern mit harter Arbeit. Ne? Und diese Arbeit wird halt nicht betrieben, die wird auch nicht wenig gelehrt. Also ich muss sagen, zum Beispiel meine Töchter, da ist das überhaupt kein Thema. Ne? Also die haben in Hameln, sind auch viele aufgenommen, das ist eine ehemalige Kaserne, wurde dem Freund meiner Tochter ein Fahrrad geklaut, tatsächlich auch von Flüchtlingen, die es dann aber wieder zurückgebracht haben, mit so einer Beule drin. Da hat dann bestimmt einer in der Familie gesagt, das kannst du nicht machen und so. Ne? Ja. Und so, also die müssen es ja auch erstmal lernen, ne? Das ist auch hier ist sowas, es gibt wie Besitz und nicht alle, ne? So, also die Kinder, sag ich jetzt. So stelle ich mir das vor. Und meine Töchter, oder ich war das, das überhaupt kein. Also da gibt es diese Angst nicht, weil die natürlich auch mit vielen Kindern, Migrantenhintergrund in Klassen gewesen sind. Also aus, viele auch so Russland, Deutsch und also aus allen Ecken. Beste Freundin meiner Tochter war eine Vietnamesin, also so, das ist so. Das ist kein Thema. Du hast ein nettes Wort. Ich finde es genau richtig. Also so unglücklich vielleicht Waterloo-Platz von der Namensgebung ist. es sei denn, es wird vielleicht das Waterloo der AfD. Ja. mitten in die Stadt rein ist eine Sache, die schon mal sehr gut funktioniert hat, nämlich in Vilshofen, 89. Da, also wo ich zur Schule gegangen bin, da kamen die DDR-Flüchtlinge. Das war das einzige Lager, das eben genau mitten in der Stadt war. Ja. Und das war das Beste, was passieren konnte. Klar. Ja, dann kommst du ins Gespräch. Stehst am Zaun und denkst, was ist das denn hier? Dann kommt einer raus. Da war nicht mal ein Zaun, sondern man ist halt dran vorbeigelaufen. Und ich werde auch nie vergessen, da stand eine, die winkte uns zu. Also die sah uns auch. Ja, naja, genau, ja, das klar. Das war so merkwürdig. Beim Flüchtlinge, das kannte man nur aus dem Fernsehen. Auch, ne, wo man im Balkan oder wo es technische Hilfe hat oder die Bundeswehr irgendwo ganz weit weg Lager aufgebaut hat. Und bei uns stand das halt mitten in der Stadt. Und die sahen uns und die winkten uns zu und haben gelächelt. Ja. Und gut, die waren jetzt nicht dunkelhäutig, die sprachen sogar beinahe unsere Sprache. Ja. Und das war so ein Aha-Erlebnis, dass es allen, die das erlebt haben, als Gänsehautgefühl in Erinnerung geblieben, also hat sich eingebrannt, das geht nicht weg. Und ja gut, es ist nicht die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und mir stellt sich halt sofort wieder dieses Gefühl ein. Und wenn man das serialisieren könnte, ganz praktisch, also jetzt nicht nur als Fernsehserie. Das ist wirklich wahnsinnig schwer mit den Sachen, die so nah dran sind, das zu. Also da auch Bilder für zu finden, Metaphern für zu finden, weil wenn dann so eine Geschichte erzählt, ja irgendwie Nachbarn, eines Ausländer, andere Deutsche, die ziehen in ein Reihenhaus oder so. Also es stinkt immer alles so nach diesem Konstrukt, weil da weiß man von vorne, was am Ende rauskommt. Also da auch eine Geschichte mit Überraschung zu finden, die einem dann nicht auch die ganze Zeit sagt, hey, seid nett sein und seid tolerant und so weiter. Diese Botschaft, die steht ja sowieso schon überall. Ne? Also Also ich hatte so ein Erlebnis im Zug nach Kopenhagen von Hamburg. Und da setzte sich ein junger Mann, weiß ich nicht, irgendwie so ein im weitesten Sinne arabischer Hintergrund in die erste Klasse. Und so mit dem Walkman. Und der gehörte da ganz eindeutig nicht hin. Und da kam dann wirklich so eine Welle von Verachtung und Hass. So merkte ich so richtig, wie sich das so aufbaute um mich rum. Von diesen ganzen älteren, gut situierten Dänen. Die sagten, was macht der denn hier? Und dann kam der Schaffner und hat ihn da rausgeschmissen. Weil dann hat er auch immer so getan, als ob man nichts versteht. Kann sein, dass es auch so war. Und dann hat er den rausgeschmissen und alle sagten, ja, hier, der hat die und so. Und dann kam der wieder, setzte sich wieder hin. Und da, also in Dänemark, ne, da wechselte dann auch der Schaffner. Und ich saß wirklich genauso neben ihm. Ich konnte ihn immer so angucken von der Seite. Und ich fand ihn auch erst ätzend, weil er auch ein total unsympathisches Gesicht hatte. Also er sah völlig verschlagen aus. Also er war nicht so ein großer, braunäugiger, armer, bedürftiger Flüchtling, sondern irgendwie so ein Arschloch. Das hast du schon gesehen. Und erst hatte ich eben auch so diese Abwehr. Und dann habe ich das so alles in mich aufgenommen. Das dauert ja lange, diese Fahrt da. Und dann habe ich den so angeguckt. Und dann tat er mir natürlich irgendwann doch total leid. Ich habe gedacht, was hat der denn für Chancen? Ne? Völlig chancenlos, dieser Mensch. Drehen wir um, das ist eigentlich ein schönerer Weg. Und ich komme nochmal rum. Und dann habe ich wirklich plötzlich so ganz, das war wie ein Erweckungserlebnis, so ein ganz starkes Gefühl gehabt von, wir sind alle zusammen auf dieser Welt. Es gibt keine Grenzen mehr. Ne? Also wie das, wie es ihm geht, hat mit mir zu tun und umgekehrt. Ne? Also so. Und das war, also wenn ich eine passender Zug zur Zuggeschichte habe ich hier extra mal so reingemischt. Das ist ein Erweckungserlebnis. Kannst weitersprechen, das Mikro ist nah genug dran, ist bei dir. Also ich würde eben, wenn ich sage, ich möchte da eine Serie drüber schreiben, über dieses Thema, dann würde ich gerne dieses Gefühl, was ich da hatte, hervorrufen. Ja. Also dass man es guckt und dass man erstmal gar nicht weiß, auf was man da gebeten ist. Und dass man plötzlich ganz überwältigt wird von diesem, doch, wir sind alle zusammen auf dieser Welt. Ne? Gibt es auch diesen Cartoon, der dauernd geteilt wird mit diesem riesigen Kreuzfahrtschiff und unten Flüchtlingsboot überladen und die Fragen von oben runter, where are you from? Und vom Boot aus antworten die eben from Earth. Ne? Ja. Also so, genau, ich kriege eine Gänsehaut, ne? Weil ich das, was so ist. Ja, wir haben, das ist ja... Es gab auf Krautreporter so ein Dossier darüber, wie die AfD oder auch die Pegida-Leute, wie die so ticken, intellektuell. Also auch insofern schon mal ein außergewöhnlicher Artikel, der ihnen zugesteht, dass es da tatsächlich Denker im Hintergrund gibt. Es sind ja nicht alles nur die Moschee-Leute. Die wissen davon wahrscheinlich auch gar nichts. Die laufen halt einfach mit. Ist ja gut, immerhin kommen sie so mal raus an die frische Luft. Das kann so schlecht nicht sein. Gemeinschaftsgefühl ist auch nicht zu unterschätzen. Ne? Ja, es kommt dann halt leider immer dazu, immer wenn Menschen in Gruppen auftreten, sind sie dümmer als Gruppe. Ganz berühmter, unvermeidbarer sozialpsychologischer Effekt. Bei Soldaten gern gewollt, bei Demonstrationen weniger. Ja, und diese Intellektuellen, oder rechten Intellektuellen, wollen immer gerne wohl darauf hinaus, dass wir Menschen eben nicht alle gleich sind, sondern verschieden. Und das Schönste, was man ihnen vielleicht entgegenschleudern kann, ist unsere DNS. Weil unsere DNS ist überall gleich oder bei allen Menschen und gleichzeitig verschieden. Es ist halt nicht das eine, sondern es ist immer beides. Und wenn man das immer so gerne polarisierend darstellen möchte, vereinfacht man einfach zu sehr. Und in der DNS ist die Antwort perfekt drin. Weil wenn die Rechten immer irgendwie ihn ausgrenzen können, dann sind es halt, ob es mal erst sind es die Juden, später sind es die Araber, die Linken, dann die Kommunisten, dann die Rothaarigen, die unter 1,50, die über 2,20, keine Ahnung. Das ist dann, egal wie sie es begründen, so sehr uns die DNS eint, unterscheidet sie uns auch, wenn man es ganz runterbricht. Ja. Und warum nicht? Also das entkräftet so Vollidioten wie den man muss gar nicht seinen Namen nennen, den Deutschland schafft sich ab. Aber vielleicht ist kulturell, ich glaube halt, so eine Serie über Flüchtlinge oder Leute, die anders aussehen als wir, schalten die es gucken müssten, gar nicht erst ein. Da bleibt man wieder unter sich. Ja, das meine ich eben mit diesem, also das ist ja so immer meine Herausforderung, egal was ich mache, dass die Leute da dranbleiben. Ne? Also dass die Leute nicht zwei Minuten sehen und denken, oh nee, hat mit meiner Lebenswelt nichts zu tun, will ich nichts von wissen, weg. Ne? So, also dass dieses Problem stellt sich jedes Mal. Ne? Ja. Und wie kann man die erreichen? Ja, dieses Familie Braun, weiß gar nicht wofür. Das ist so für YouTube-Leute, die mal so 6 Minuten sich drüber amüsieren, wenn ein farbiges Kind... Vier oder fünf, ja, ist sogar noch kürzer. Wo eine Hakenkreuzfahne steht oder so. Also es ist so ein sehr... Funktioniert natürlich sehr... Funktioniert aber oberflächlich. Ja. Also da geht es ja wirklich gar nicht um irgendwelche Relevanz. Oder, ne? Ja, aber vielleicht ist wirklich dieses 89er Flüchtlingslager, Flüchtlingsthema wirklich schön. Also ich hab ein Treatment und Drehbuch dazu in der Schublade, vergeblich seit Jahren. Und so aktuell war es lange nicht. Und das Schöne, ja, an dem Ding ist halt... Absolut, genau. Das du hast es ja auch gelesen mal. Ja. Es hat die Bilder, weil es gab dieses... Also wirklich von der Luftaufnahme her war es wirklich wie eine Mini-DDR. Ja. Eingebettet in Bayern. Und nicht wie anderswo am Stadtrand. Und die Mauer stand halt noch zu dem Zeitpunkt. Ja. Es ist ja, ich meine, die Leute haben, glaube ich, einerseits eine Übersättigung und keine Lust mehr davon, die nächste Mauerfallgeschichte zu hören. Das ist das eine. Und das ist bei dem Konzept ja gar nicht der Fall, weil die schön stehen bleibt. Ja. Und das andere ist, dass sich viele von den DDR-Flüchtlingen oder auch von denen, die dort geblieben sind, also ich habe ja diese Gegenperspektive mit Stefan Schwarz bei dem zweiten Autorenrennen quasi auch mal gehört. Ja. Auch das ist sehr spannend, da er selber mit der Serie Sedwitz einen ähnlichen, ja, Weg geht und erzählt und eben auch mal das erzählt, was immer häufig zu kurz kommt, bei aller Dramatisierung der bösen Verhältnisse in der DDR, halt einfach die Langeweile, die es dort gibt, wie er es nennt, diese Bräsigkeit, mhm, und wie langatmig alles wird, wenn es runtergebrochen wird auf den rein bürokratischen Akt. Ich meine, sowas Bürokratisches gab es im Westen auch, also da nehmen sich die damals beiden deutschen Staaten wenig. Ja. Aber ich glaube, die DDR-Flüchtlinge oder DDR-Bürger damals, was die sehr stört, ist so als Deutsche zweiter Klasse wahrgenommen, mhm, zu werden. Das ist so ein Gefühl, glaube ich, was man überall wahrnimmt. Und in diesen ersten Wochen oder Tagen der Flucht gab es das nicht. Das war wirklich so, mhm, für eine Woche. Man erinnert sich so dran, als wäre das lang gewesen, aber es war wirklich nur eine Woche. Ja. Und es ist wie eine Woche, in der es möglich war, seine Meinung über die Welt wirklich zu ändern oder seine Prägung. Genauso wie es sich bei dir aufgelöst hat und du halt in diesem Nachbarn im Zug plötzlich sich eine Tür geöffnet hat. Ja. Und es braucht halt so einen Moment, wo man wirklich eine Erkenntnis spürt. Ja, genau. Ja, ne? Ja. Und das scheint auch gesellschaftlich womöglich genauso zu funktionieren. Gibt es immer mal wieder, und das war so ein Moment. Und das Schöne ist, dass es halt auch, was halt auch nicht erzählt wird, ist, dass im Westen auch nicht alles rosig war damals. Hm. Also es gab auch Arbeitslosigkeit und Diskussionen. Ja, klar, ja. Und das hat das dann auch alles ruckzuck überlagert. Aber für eine Woche gab es wirklich so ein Gemeinsamkeitsgefühl, wo es kein Westen, kein Osten gab. Ich habe ein gesamtdeutsches Gefühl gehabt für eine Woche. Ja. Und dieses Gefühl vermisse ich seit jetzt 26 Jahren. Ja. Das ist das Gefühl, was mit der Einheit verknüpft gehört. Und das findet nicht statt. Ja. Das müsste vielleicht mal erzählt werden. Möchtest du es erzählen als Showrunnerin? Da habe ich gleich den nächsten Dings, weil du bist großer Bowie-Fan. Und Bowie ist nicht tot, er ist nur woanders, wo es spannend ist. Und ich hab das Originalzitat ist von ihm nicht gefunden, aber eins der schönsten, was ich von ihm kenne, ist halt dieses, vielleicht kennst du es ja, wann immer er ein neues Projekt angefangen hat, es musste immer ein Rest von Unsicherheit, ja, genau, ja, dabei bleiben. Wenn er sich sicher gefühlt hat, wäre was falsch gewesen, oder? Er hat halt immer, ist immer Risiken eingegangen und hat seine eigenen Grenzen überschritten. Ja. Und Wo ist für dich die nächste Grenzüberschreitung eigene? Ja, also da denke ich natürlich auch viel drüber nach. Also wo kommen die Ideen her oder so, was drängt mich eigentlich, Dinge zu schreiben? Also ich habe natürlich ganz viele Anfragen. Also toi, toi, toi. Ja. viele Themen, die so an mich herangetragen werden und willst du nicht und kannst du nicht. Und wo ich sofort sage, nee, also da passiert gar nichts. Also natürlich könnte ich mich handwerklich hinsetzen und dazu eine Geschichte konstruieren, die dann auch stimmt einigermaßen, aber das macht mir ja keinen Spaß. Also ich will ja auch mich selber analysieren, wenn man so sagen will, beim Schreiben. Und das heißt eben seiner Faszination zu folgen. Ne? Was fasziniert mich eigentlich? Was mache ich den ganzen Tag und womit beschäftige ich mich? Und zum Beispiel ist da ein Kind und von fast sehr gut zu Bowie. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ne? Also diese autobiografische Erzählung da. Und dann auch der Film, den ich damals furchtbar fand, weil ich das Buch natürlich in- und auswendig konnte. Wollen wir hier nochmal den Schlecker machen rechts? Und der ja so eine wahnsinnige Verkürzung klar war von diesem Buch. Und das gibt es ganz toll als Hörbuch gelesen von Anna Thalbach. Die macht das auch großartig. Und das höre ich zum Beispiel beim Einschlafen. Immer wieder, ne? immer wieder fasziniert mich diese Geschichte und ich frage mich, warum. Und es ist, glaube ich, die Todessehnsucht da drin, dieser absolut radikale Umgang mit sich selbst. Also sehr deutsch, ja. Finde ich. Oder genau. Also meine ich gar nicht negativ, sondern es ist wirklich eine Sache, die in der deutschen Seele steckt und die dich eigentlich auch zu deinen Anfängen zurückführt. Ich meine, was ist dieser Selbstmörderclub? Ja, klar. Ja, genau. Absolut. Also dieses Thema lässt mich nicht los. Und da habe ich dann zum Beispiel Oliver Berben, wollte was mit mir machen, habe ich gesagt, ja, ihr habt doch, Konstantin hat das nämlich damals gemacht, was ist mit den Rechten, ne? Lasst uns doch da eine Serie draus machen. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ne? Also das hat natürlich erstmal den Riesenvorteil, dass es eine Marke ist. Ja. Ne? Und dann, klar, müsste ich mich davon lösen. Ich müsste mich sehr von diesem Film auch lösen, von dem Uli Edel, der auch natürlich wegen der Musik von David Bowie ganz großartige Momente hat. Ne? Also oder diese Laiendarsteller, die er da gefunden hat. Ne? Also inzwischen mag ich den Film sehr gerne. Also das wäre so ein Projekt. Und was sich damit ein bisschen überschneidet, ist wirklich so meine Jugend auf dem niedersächsischen Dorf. Ich glaube, das habe ich dir aber auch schon mal erzählt. Also das ist, glaube ich, auch schon etwas, was sich lange mit mir rumschleppt. Aber manchmal brauchen die Sachen so lange. Und das überschnitt sich ja total mit Christiane F., weil da nämlich viele meiner Freunde in die Drogensucht abgestürzt sind. Ne? Also so Anfang, Ende 70er, Anfang 80er. Und die Eltern waren nur mit sich beschäftigt. Also das würde Tennis heißen. Und es geht eben um einen Tennisverein, der da gegründet wurde. Und die Eltern sind eben mit diesem Dünkel in diesem Tennisverein beschäftigt. Da gibt es die Ureinwohner des Dorfes, ne? Die dürfen natürlich in den Tennisverein, weil die dieses Geld nicht haben. Also auch dieses Kastensystem im Dorf. Und die Kinder bauen nur Scheiße und die Eltern kriegen es nicht mit. Und das war halt so. Ja. Und da müsste es eben auch so also ich habe so Fargo zum Beispiel geguckt, also auch nur die ersten 3-4 Folgen fand ich gut, hat mir echt Spaß gemacht. Erste Staffel oder zweite? Erste Staffel. Besser zweite gucken übrigens. Ach so, aber, recht, ja. Okay. und der Ton wäre schon natürlich so, ne? Also komisch und radikal. Und dann gibt es eben auch diese Figur des Todes. Und da, also das zum Thema auch Schauspieler. Bei Kudamm 56 spielt Sabine Tambrea eine der männlichen Hauptrollen. Und der ist wie Arsch auf Eimer, also prädestiniert für diese Rolle des Todes in diesem Dorf. Also ganz plastisch. Genau, also der eben da in diesem Tennisverein ist, ne, alle mittelalten Frauen vögelt und den Kindern die Drogen verteilt. Ne? Also der wirklich dieses ganze Bude da sowas von aufmischt und gleichzeitig entsteht aus diesem Moorloch ein Boris Becker. Ja. Weißt du, so, das so als Gegenströmung. So ein rothaariges Vieh, was dann irgendwie Wimbledon gewinnt. Also muss man immer so gucken, wie man mit sowas umgeht, also mit so Zitaten oder. Also natürlich heißt er nicht Boris Becker, aber es ist eine angelehnt so an die Biografie. Ne? Ja. Also diese Welt, ja, die ist auch dieses Rumhängen da und so alles. Ist wunderbar. Also ich glaube, du darfst es nicht unter. Also es ist einmal jetzt wunderbar, die Rubrik Pitch Stop. Ja. Eigentlich schon, ist ja genau das. Und ich glaube, man muss sehr diesen Ton, die Erzählhaltung dabei betonen, weil unsere Fernsehschaffenden haben ja eine riesen Abneigung gegen Todesthema oder Todessehnsucht. Ja. Es ist ja, gibt wohl tatsächlich die Regel, dass Stücke von Nirvana nicht gespielt werden dürfen in deutschen Fernsehfilmen. Doch. So, also deswegen ist zum Beispiel auch bei dem Dear Courtney, gab es ja auch diesen Spielfilm, der, und der ist halt auch mit Fernsehsendern im Boot entstanden, weil es geht ja nicht komischerweise anders in diesem Land. Und da geht es darum, dass das im Raum steht, Kurt Cobain hätte womöglich Smells Like Teen Spirit geklaut oder abgekupfert. So einem Jugendlichen. Man hört das Lied nie. Ja. Ich meine, ich erinnere mich, wie ich geschockt war, dass der Tod von Cobain in den Tagesthemen tatsächlich kam, dass ich da Ulrich Wickert sah und über Musiker sprach, den ich gehört habe. Es war nicht, beileibe nicht der einzige tote Musiker, den man so mitkriegt, wenn man länger Musik hört. Egal welche eigentlich auch. Und es gibt da wirklich dieses Verbot. Schräg, ja. Und das mag jetzt vielleicht Nirvana betreffen, das passt jetzt auch nicht so Kinder vom Bahnhof Zoo oder frühe bis Mitte 80er Jahre. Aber ich glaube, wo dieses Verbot her entspringt, ist halt genau diese Angst vor diesem Thema. Dabei ist es so spannend und ich glaube, Fargo zu erwähnen ist gut in dem Kontext. Und fände ich sehr spannend, halt auch über Musik auf dem Land als Ventil oder jedes Ventil, ist ja oft Musik, Drogen oder Tennis, alles kann als Droge funktionieren oder als Droge konsumiert werden. Absolut, ja. Wäre sehr spannend, würde ich sehr gerne sehen. Ja, ich muss auch natürlich da wirklich überlegen, wem kann ich das anbieten, mit wem kann ich da drüber sprechen. Großes Damen, warum eigentlich, großes Damentennis, ich mag gerne diesen Spruch oder mochte ihn mal. Warum Becker, warum nicht Steffi Graf? Ach, weil der einfach mit diesem, den sehe ich mehr wie so ein Ei, was aufgeht und da kommt Boris Becker raus. Ne? Also irgendwie Steffi Graf, der kann man sich nicht so dran reiben an der, die ist einfach zu gut, die stimmt zu sehr. Ne? So Becker ist ja weiterhin auch so eine ganz tragische Figur. Ne? Und weiß es selber gar nicht. Also das finde ich ganz schlimm. Sonst würde er nicht so fürchterliche Werbung machen. Nee. Also auch dieses rote. Mhm. Also das Interessante ist wirklich, ich komme ja auch von der Malerei. Mein Mann ist Künstler und so, dass ich bei dieser Serie so in Farben denke wie noch nie. Also weil dieses Weiß des Tennis, ne, diese roten Plätze, dann im Dorf, also ich weiß ja, wie es aussah, als sie dann diesen Tennisplatz da reingebaut haben. Ne, und daneben ist von Bauer Rabe der riesige Misthaufen, ne, also dieses, also dieses Zusammenwirken. Dann ist dieser Sabine Tambrea schwarz, also der ist wirklich wie ein Vampir, sieht er aus. Interessanterweise ist er auch in Transsilvanien geboren, ne? Der ist eigentlich Rumäne. Ich habe das gelesen und habe gedacht, das wundert mich überhaupt nicht. Ne? Also wirklich, dieses Vampir, da war ich dann auch zwischendurch, dass ich dachte, er macht wirklich eine Vampirgeschichte, ne? Und er saugt die da alle aus. Also dieses weiße, schwarze, dann rot, die roten Backsteinhäuser hier von Niedersachsen. Ne? Also ich sehe das sehr farbig. Der ist ja, also ja, dieser Matchpoint zum Beispiel von Woody Allen, der ist ja auch so. Der dockt ja auch an dieser Ästhetik von Tennis an. Ne? Ja, da wäre es doch schön, sich möglichst früh auch wieder kollaborativ mit vielleicht auch Kameramännern zusammenzusetzen. Gerade was solche Paletten angeht, Farbpaletten. Weil es einen auch, oder auch vielleicht schon zu besetzen. Der ist also besetzt, also der. Er weiß es noch nicht, also er findet Kudamm toll und hat gesagt, er ist zufrieden mit dem Ergebnis und hoffentlich machen wir mal wieder was zusammen und so, ja. Der ist auch von Vorteil, ne? Also der, da weiß ich, dass der das kann, dass der das unglaublich vielschichtig auch machen wird, ne? Also da muss ich gar nicht so viel, na doch, ein bisschen muss ich schon entwerfen, ihm was geben. Ich kann nicht nur sagen, sieh gut aus, so. Hat sich denn dein Schreibprozess auch geändert durch diese Kudamm 56 Erfahrung? Also weniger, also ich kenne dich als sehr plotorientiert. Also weil wenn du einen starken Plot hast, gibt er dir die Sicherheit, dich zu entfalten? Oder ist das vielleicht schon meine Fehlinterpretation? Nee, das ist eine absolut richtige Interpretation. Das hat sich nicht geändert. Leider. Ja, natürlich ist es eine gewisse Unsicherheit, beziehungsweise ich brauche das eben so als Basis oder als Gerüst, auf dem ich dann Figuren entwickle, wo ich jedenfalls das Gefühl habe, die leben. Ne? Mhm. Also so, wo mir dann das Schreiben auch Spaß macht. Und das habe ich zum Beispiel jetzt bei Kudamm, als ich das dann gesehen habe, mit so einem gewissen Abstand auch, habe ich jetzt auch mehrfach schon gedacht, das ist eigentlich viel zu voll. Also viel zu viele Nebengeschichten und so. Also man hätte wirklich, warum vertraust du dir nicht? Warum vertraust du nicht dieser einen Geschichte? Lass die doch mal stehen. Ne? So, dass das auch mal nichts gesprochen oder nichts gelöst werden. Mal einfach nichts passiert in der Szene. Das muss man halt wieder an den Redaktionen vorbeibringen, wenn nichts passiert. Ja, ja. Aber wenn man so zusammenarbeitet, kann vielleicht genau das entstehen. Ich meine, damit Figuren selbstständig sprechen, muss man überhaupt was Längeres schreiben. Das ist ja schon großes Problem, was wir ja auch schon hatten mit Showrunnern oder Autoren, die für die zweite Staffel einfach viele Bändiger schreiben können, weil sie es gesehen haben, sie befruchtet, wenn zusätzliche Kreativität reinkommt. Und das andere ist halt einfach auch die Länge. Wenn man weiß, man muss mit längerem Atem schreiben. Also ich habe es jetzt gemerkt bei einer Serie, die ich halt so in meinem Keller schreibe, als ich bei der dritten Folge angekommen bin, haben sich meine Figuren nicht mal in den Plot gehalten. Das ist toll. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und ich habe nie wieder, schon lange nicht mehr so einen Spaß am Schreiben gehabt, indem ich dann einfach den Leuten nachgegangen bin, super. Weil die irgendwie viel besser wussten, wo es hingeht. Ja. Also nicht nur, dass sich die Leute anders verhalten haben. Ich hatte dann auch eine Situation, wo sich eine Figur geändert hat, wo ich eine vielleicht so klischeebeladene Figur im Kopf hatte, wo ich meinen Journalisten auf Recherche habe, wo ich dachte, er trifft den Professor, den er sucht, in der Mensa. Ja. Und dann stand er, aber ich schrieb halt einfach und er stand dann seinem Assistenten gegenüber und nicht dem Professor. Und da dachte ich, wieso das denn? Und der war halt auch noch, ich habe den ganz anders beschrieben, als ich mir vorgestellt habe. Ja. Und halt bevor ich drüber nachdenken konnte, und es war halt genau richtig. Mhm. Und das hat sich halt erst so spät eingestellt. Und wenn man das von vornherein weiß, mehr planen kann, mehr Reibung im Planungsprozess, dann haben am Ende alle was davon. Mhm. Nicht nur die Autoren, sondern auch die Redakteure und auch das Publikum, liebe Sender. Ja, absolut. Also das hat ja wirklich was Magisches auch. Also ich bin jetzt eher nicht so ein spiritueller Typ, aber es, diese Figuren, wie die dann manchmal auferstehen, ne? Also das war eine ganz intensive Erfahrung mit Kudamm, habe ich vor anderthalb Jahren im Sommerurlaub dann geschrieben, weil ich brauche immer so den Druck der Deadline. Ich schreibe dann immer so auf den letzten Drücker, aber dann richtig. Und da, also alle unsere Freunde, mit denen wir da verreist haben, alle waren immer am Strand. Ich saß eben im Haus und habe geschrieben, das Buch. Und da ist eben dieser Joachim, gespielt von dem Sabine Tambrea, ist also die interessanteste Figur, weil er den größten Bogen auch hat und so. Und ich habe aber an dem rumgewürgt, ne? Und was immer mit seinem Vater und was macht er und was will er eigentlich und warum zieht er nicht einfach aus? Und immer solche Fragen, die ich dann abends beim Essen, ne, wirklich besprochen habe mit denen, die alle berufsfremd sind. Also niemand hat was mit Schreiben oder Fernsehen oder irgendwas zu tun. Und dann haben wir jeden Abend über diesen Joachim gesprochen, als ob es den gibt, als ob das ein Freund von uns ist. Ne? Also dieser eine Bekannte, der fragte, was macht denn Joachim? Und so, ja, der hat jetzt seinem Vater gesagt, dass er einen Roman schreiben will. Und so, wie, der schreibt doch keinen Roman, das schafft er doch nie und so. Ne? Also es war so, der war da. Also diese Seele war zum Leben erweckt. Ne? Ja, das ist doch genau der Moment, wo man weiß, man hat was richtig gemacht. Ja, absolut. Ja, das ist doch super schön. Dann möchte ich es nochmal unterstreichen und denen nochmal den Floh ins Ohr setzen. Irgendwann in möglichst nicht allzu ferner Zukunft mal das Showrunner-Dasein auf dich zukommen zu lassen. Als Herausforderung, als Schritt heraus aus deiner Comfortzone. Ja. Weil du hast ja auch schon mal als Dramaturgin gearbeitet. Ja, ja. Und einfach mal einen Schritt weiter zu gehen, wie ist das? Auch weil ich kenne dich als Einzelkämpferin, Einzelschreiberin. Und so schön es ist, mit Darstellern, Redakteuren und Regisseuren konstruktiv zusammenzuarbeiten. Das geht auch mit anderen Autoren. Und du kennst ja auch andere Autoren. Hm. Und deswegen, das ist die Überleitung in das, was ich Qualifying nenne. Hier hast du einen Autoren oder eine Autorin, mit der ich unbedingt irgendwo in deren Kiez eine Runde drehen muss. Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht und dann, ja, also sowieso erstmal natürlich eine Frau vorschlagen. Und wen gibt es da? Es gibt wirklich sehr gute Frauen, die schreiben, ist zum Beispiel die Hanna Hollinger oder eben Katrin Bühle, ich weiß nicht, die ist in Leipzig. Da warst du schon, ne? Weiß nicht. Ja, das ist egal. Ja. Und mich würde die Katrin Bühlich interessieren, also die auch Bella Block geschrieben hat, preisgekrönt, die jetzt diesen Film über den Amoklauf geschrieben hat, Silvia S. Also einmal eine sehr gute Autorin und ich treffe die ganz selten. Mhm. Und dann reden wir kurz und so ein ganz feiner, sehr interessanter Mensch. Mhm. Deshalb ist es jetzt sehr egoistisch, wenn ich sage, das fände ich toll, wenn du die mal mit der mal rennst. Mach, ist doch okay. Weil ich einfach selber mehr über die wissen möchte. Ja. Das passt immer nicht, auch wenn man sich so trifft, sondern geht man schnell wieder auseinander. Ne? Und so. Ja, und da interessiert mich natürlich auch immer diese Perspektive, wie findet die eigentlich Weißen See? Also sie sagt mir immer toll und so, aber sie als aus dem Osten stammt, ne? So, was hat sie so für einen Blick darauf? Oder gibt es dann auch so Momente, wo man denkt, ja scheiße, warum habe ich das nicht geschrieben? Hätte ich das, ne? Wäre doch eigentlich mein Job gewesen. Mhm. Oder ob sie das gar nicht hat. Ja, und sie ist eben auch politisch und sehr recherchiert sehr genau und sehr wach für das, was passiert. Also da wäre eben auch diese Frage nach dem Flüchtlinge als Thema auch mal interessant zu stellen. Also ja, das wäre so mein Katrin Bühlich. Super. Nehme ich. Werde ich kontaktieren und dann natürlich auch sagen, wer das ihr eingebrockt hat, auf das es euren Kontakt befruchtet. Ja, jetzt muss ich direkt auf meine Karten gucken. Wir sind übrigens zurück am Maschsee, also für die Hörer zur Orientierung. Jetzt gehen wir immer noch das Westufer entlang, aber in nördliche Richtung. Und ja, Pitstop haben wir gemacht, Qualifying haben wir gemacht. Gut, Ehrenrunde, das ist noch so eine Sache. Das wäre eine neue Rubrik. Ich weiß nicht, ob ja, die 9. Klasse habe ich zweimal gemacht. Freiwillig. Nicht sitzen geblieben. Ich habe selber eingesehen, dass es sein muss. Das wollte ich halt gar nicht wissen. Ja, ja. Aber Ehrenrunde, ja. Das fällt mir halt dazu ein. Oder früher beim Reiten dann. Ja, das habe ich wegen dem Unistreik in Hildesheim gehabt mit der Ehrenrunde. Ach so, quasi noch ein Jahr, zwei Semester absitzen bis zu dem blöden Harmonielehre-Test. Dings. Ah ja, das war's. Hm. Ich hatte hier noch, weil ich ein super Interview gelesen habe, was die Kollegen von der Medienkorrespondenz neu nochmal abgedruckt haben, von einem Gespräch, das Roger Willemsen mit Günter Gauss geführt hat. Wo Günter Gauss von der DDR erzählt oder vom Kleinbürgertum in der DDR, was die gar nicht so gerne gehört haben, als er dort drüben war, und dass Anpassung ein Menschenrecht sei. bei ihm. Also, dass er für sich selber das nicht hat gelten lassen. Oh, Fahrrad kommt entgegen. Aber dass das Leute, die nicht so gut situiert sind, die es sich vielleicht nicht erlauben können, zu rebellieren oder Haltung vielleicht auch zu zeigen, dass es denen eben zugestehen kann, dass die sich anpassen an die bestehenden Verhältnisse. Fand ich einen sehr spannenden Gedankengang. Ja, unbedingt. Sehe ich auch so. Mhm. Also ich meine, es wäre ja übrigens auch die Hölle los, wenn sich Menschen nicht der überwiegende Teil der Menschen anpassen würden. Also das wäre in der DDR los gewesen, ne? Also wenn die alle irgendwie auf die Barrikaden gegangen wären, die hätte es ja irgendwie nach einem halben Jahr nicht mehr gegeben. Also diese Sicherheit, doch dieses Zurückziehen, ja, die sind nicht alle Helden. Also ich habe oft genug diese Heldengeschichten erzählt, wie die Frau vom Checkpoint Charlie und so. Ne? Das sind absolute Ausnahmen. Und und auch nicht immer so, dass man die unbedingt so feiern muss, finde ich. Also eine gute Mischung zwischen Rebellion und Anpassung ist, glaube ich, das Rätsels Lösung. Geht das zusammen? Rebellion und Anpassung? Ja klar, also es gibt, jetzt kriege ich jetzt natürlich überhaupt nicht zusammen, dieses eigentlich ziemlich gute chinesische Sprichwort. Also man gibt mir irgendwie die Einsicht zu erkennen, was ich verändern kann, dass ich es verändern kann und so auch zu begreifen, welche Dinge ich nicht verändern kann, wo ich dann nicht Energie verwende. Du weißt, welches ich meine, ne? Also ja. Genau das ist ja der Punkt. Also an welcher Stelle, also auch wenn man sich mit der Nazi-Zeit beschäftigt, als Drehbuchautor ja auch andauernd, also an welcher Stelle, also wenn die jüdischen Nachbarn abgeholt werden, ne, also lässt man die Wohnungstür, macht man die wieder zu, da macht man sie auf und sagt, hey, was machen sie da? Ne? Also so, da fängt es ja schon im ganz Kleinen an. Wann wird man Held, wann ist man Idiot, wann ist man auch Egomane? Also viele Leute, die dann so sich zum Helden aufschwingen, machen das ja auch aus ganz eigennützigen Gründen. Also das muss man ja auch mal betrachten. Ja, also da die richtige Entscheidung im richtigen Moment versuchen zu finden. Also es gibt ja nie dies richtig oder falsch. Ne? Also, nee. Nee. Gibt's nicht. Schönes Schlusswort. Ja. Also da möchte ich das direkt auch stehen lassen. Wir sind auf dem Rückweg. Ich würde es einfach noch einen Moment das Mikrofon laufen lassen mit unseren Schritten und dem Regengetropfe. Vielen Dank, dass du mich getroffen hast. Ja, sehr gerne. In diesem miesen Wetter. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Und die neue Technik hat sich auch bewährt. Vor allem diese tolle Konstruktion. Ich glaube, wenn du nichts dagegen hast, würde ich dich gleich damit ablichten. Achso, okay. Ja. Weil ich hätte gerne noch ein Foto. Und ja, wir hören uns bestimmt bald auch mal wieder. Ja. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne.